Ich habe da heute ein bisschen Salz mitgebracht und habe am Anfang eine Frage an dich. Wer ist so der Nachwürztyp? Das bedeutet, Essen kommt auf den Tisch und du salzt und pfefferst nach. Man kann jetzt so stehen, ist eine Kirche, das ist man ehrlich, gell? Okay, wer ist eher genervt von dem Nachwürztyp, weil du denkst dir, probier doch erstmal, bevor du nachwürzt. Wer ist davon genervt? Ja. Meine Frau in der ersten Celebration ganz emotional, ich bin davon genervt. Weil ich bin eher so der Nachwürztyp, verstehst du? Immer draufhauen, egal was passiert. Sag, Schatz, probier doch einfach mal, bevor du was drauf machst, ja? Aber ich mag es halt gerne scharf. Und ich hatte letztens eine Situation, war ich mit zwei Kumpels in Berlin und wir haben vorher so einen Bericht gehört, dass die schärfste Currywurst der Welt in Berlin gibt. Haben gedacht, da gehen wir natürlich hin. Wir drei Knalltüten da an diesem Stand und erklärt uns vorher, also, es gibt Tabasco, das ist nichts. Dann hat uns hochgerechnet, wie vielfach jetzt es nach oben geht. Ich habe die Zahl vergessen. Sagt er, es gibt die drittschärfste Currywurst. Hat uns erklärt, was das bedeutet, welche Nebenwirkungen es hat. Es gibt die zweitschärfste und es gibt die schärfste. Bei der schärfste hat er gesagt, ein Tropfen von meinem Zeug hier, was er da drauf macht, bedeutet, dass du 60 Badewannen voll Wasser saufen müsstest, um diesen Tropfen wieder auszugleichen. Wir unterhalten uns kurz und wir sind halt dummerweise so ein bisschen Challenge-Typen, gell? Es heißt ja nicht, Jungs, also wenn wir jetzt nach Hause kommen, ja, du weißt, die Leute fragen uns, dann sagen wir, ja, wir haben die drittschärfste Currywurst gegessen. Ja, die zweitschärfste. Nee, also wenn schon, dann schon, ja klar, machen wir. Und dann sagt er, okay, dann wird er ganz ernst, okay, wenn Sie wirklich die schärfste wollen, kurze Sicherheitseinweisung. Folgendes wird passieren, Sie kennen das vom Schafessen wahrscheinlich, wer beim Inder oder so gegessen hat, der denkt, er weiß, was scharf ist. Ja, also man schwitzt und so und die Nase läuft. Ich sage, okay, darüber reden wir es gar nicht. Das wird immediately passieren, die Nase wird laufen, Sie werden schwitzen. Das Herausfordernde wird sein, Ihr Zwerchfell wird so überfordert sein von der Schärfe, dass Sie sofort einen Dauerschluck aufbekommen und der wird relativ schnell gehen. Wichtig ist, bitte weiteratmen, nicht hyperventilieren, sonst muss ich den Krankenwagen holen. Und das ist schlecht, der Krankenversicherung zu erklären, was wir gerade hier tun. Wenn Sie danach Durst haben, kommen Sie wieder zu mir und hier können Sie alles kaufen. Und erklärt noch, was man zu trinken kaufen kann. Gut. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt, ja, wir dachten, wenn der eine stirbt, können wir immer noch raus, okay? Der Erste fängt an, nimmt ein Stück von der Wurst und mir machst so, kein Problem, Jungs. Wieso, ey, krass, okay, scheint nicht so scharf zu sein. In dem Moment hauen wir es auch rein. Da wartet er noch die Sekunde, dass wir es auch im Mund haben, da flippt er aus. Boah, ist es scharf, boah, ist scharf. Hätte ich das gesagt, ihr hättet das ja nie gegessen. Und deswegen habe ich alles dafür gemacht, damit ihr es auch esst. So. Wir alle drei am fast hyperventilieren. Und dann haben wir verstanden, mit was der Mann Geld verdient. Es sind nicht die 3,50 Euro für die Currywurst. Es sind die Getränke. Ich habe für 30 Euro gesoffen an diesem Stand. Und zwar eins nach dem anderen. Ich hatte so einen Durst. Und er hat gesagt, ja, wenn Sie möchten, können Sie noch was haben. Wie ich möchte, geben Sie. So, also Schärfe erzeugt Durst. Ja, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Und das Interessante ist, dass Jesus, wenn er darüber redet, was dein und mein Auftrag ist, wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn du ihn erlebt hast, das Kreuz angenommen, was er in deinem Leben ist, redet er auch über Schärfe in deinem Leben. Ich lese es dir mal vor. In Matthäus 5 heißt es, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist und seine Würzkraft soll es seine Würzkraft wiedergewinnen. Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus nimmt ein Bild und sagt, wenn du Jesus Christus einlässt in dein Leben, dann bist du Salz. Was bedeutet das? Ich habe dir Salz mitgebracht. Das bedeutet, wenn ich in die Begegnung mit dir komme oder in die Berührung mit dir komme, passiert Folgendes. Boah. Irgendwie habe ich auf einmal Durst. Oh, diese neuen EU-Deckel, die nerven. Oh, klappen. Ich kriege Durst. Jesus ist der Meinung, dass jede Person, die dir begegnet, wenn du Jesus Christus liebst, danach Durst kriegt nach dem Leben, nach Gott, nach dem Sinn des Lebens, nach den Dingen, die sie verändert. Er ist der Meinung, nur die Begegnung mit dir verändert. Jetzt gibt es eine skurrile Sache, wenn du heute erstmal hier bist und nicht glaubst, sagt man ja auch zu Christen, sind gläubige Leute. Ich sag dir was über uns gläubige Leute. Wir glauben oft gar nicht. Wir sind zwar gläubig, aber wir glauben nicht dem, der uns gemacht hat und der sagt, du bist Salz. Die Begegnung mit dir verändert. Warum? Wir merken es oft nicht. In dem Moment, wo der Durst einsetzt, bin ich schon wieder weg. Da bin ich immer nicht mehr mit der Person zusammen. Wie ein Freund von mir, Pastor, er hat mir die Geschichte erzählt, als er als Student hat er in einem Laden gejobbt, wo man Teppiche verlegt hat. Und er hat sich oft schwach gefühlt, immer betet, Herr, ich bin hier, du hast gesagt, ich bin Licht und Salz, aber ich merke irgendwie nichts, nur komische Diskussionen in der Kaffeepause, irgendwie ist auch keiner offen für dich, ich habe noch für niemanden gebetet, ich bin irgendwie gefühlter Loser, irgendwie passiert hier nichts. Und dann kam ein Tag, da kam jemand rein und hat gesagt, er hat einen Großauftrag und kam zu meinem Freund und hat gesagt, er möchte gerne, dass er den Vertrag übernimmt und er könnte eine zigfache Provision einnehmen und zwar sollten damals das größte Bordell der Stadt mit Teppich ausgelegt werden. Damit kommt eine innere Stimme und sagt, mach's nicht, mein Sohn. Verdien nicht an Leid Geld. Verdien nicht Geld daran, dass Frauen ausgenutzt werden und dass Ehen zerstört werden. Sag einfach nein. Als Student war das so viel Geld, er sagt nein. Sein Kollege lacht sich kaputt über den Loser-Christ, warum er den Job nicht nimmt. Nimmt ihn sehr gerne mit, verdient Geld. Und das war die letzte Begegnung damals in diesem Job. Circa 10 Jahre später treffen sie sich zufällig wieder. Da sagt der Kollege zu ihm, du, ich bin übrigens Christ. Sagt er, du hast doch gelacht, du fandest das Christentum doch bizarr, du fandest mich komisch, du hast es mir serviert, wie dumm ich bin, dass ich auf Sachen verzichte. Sagt er, ja, aber in dem Moment, wo ich rausgegangen bin aus diesem Zimmer, hat es mich nicht mehr losgelassen, warum du diesen Auftrag mich genommen hast. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin ein Tag aus, selbst als ich den Auftrag ausgeführt habe. Das war noch vor der EU-Norm. Als ich den Auftrag ausgeführt habe, kam immer wieder mal zwischendurch so ein Blitzgedanke. Verdiene ich Geld am Leid von anderen Menschen? Ich habe mir dann eine Bibel gekauft. Ich habe Bibel gelesen und erzählte die ganze Geschichte. So, in dem Fall hat zufällig mein Freund mal wieder den Kollegen getroffen. In 99% der Fällen in deinem Leben kriegst du es einfach nicht mit. Aber du glaubst es nicht, dass es so ist und deswegen verhältst du dich auch oft nicht wie Salz. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott ernst nehmen, was er dort vorhat, was er auch tun möchte. Und wir haben letztes Mal angefangen, unbedingt die Predigt angucken, dass wenn ich anfange, Würzkraft bekommen zu wollen, fange ich mit Gebet an. Es sind 3 Schritte, wenn ich mir wünsche, dass Gottes Liebe weiterkommt, durch Beten, Beobachten, Bekennen. Und Gebet ist die Möglichkeit, wo die Würzkraft, selbst wenn sie kurz nicht in deinem Leben ist, die wird automatisch wieder anspringen und es wird stärker werden. Du wirst wachsamer werden, du wirst auf einmal Dinge wahrnehmen um dich herum. Du wirst Leute wahrnehmen, Nöte wahrnehmen, Situationen wahrnehmen und du wirst die Chance bekommen, durchs Gebet zu bekennen. Warum ist das so? Wenn du mit Jesus Zeit verbringst, durch Gebet und Bibellesen, wirst du ihm ähnlicher. Das geht nicht anders. Das wird immer passieren. Immer. Du wirst liebevoller werden, wenn du mit Gott Zeit verbringst. Du wirst mutiger werden. Du wirst mehr Glaube haben, mehr Liebe haben, mehr Hoffnung haben. Du wirst prophetischer werden. Du wirst evangelistischer werden. Das passiert automatisch, wenn du mit Jesus Christus Zeit verbringst. Es geht gar nicht anders. Das ist sogar schon in der Natur so. Jemand hat mal behauptet, und ich muss noch überprüfen, was wirklich so ist, weil ich schaue oft meinen Hund an und denke, ich habe mal gehört, dass Hundebesitzer und Hunde sich annähern. Und die werden gleich aussehen. Ja? Ich habe dir mal jetzt wieder ein paar Beweise mitgebracht, dass selbst Hundebesitzer und Hunde sich annähern, weil sie einfach aussehen und vom Look und vom Schauen und von der Mimik. Ja, also es ist selbst da so. Wie viel mehr ist es, wenn du mit Jesus Christus Zeit verbringst und ihm ähnlicher wirst? Und ich möchte dir jetzt etwas erklären. Wenn du diesen Weg gehst, wenn du betest, wenn die Würzkraft zunimmt, wenn du anfängst zu vertrauen, kannst du jetzt trainieren, wenn du wachsam bist, wie kommst du zum Bekennen? Wie kommst du in Situationen rein, wo du für jemanden beten kannst? Wie überwindest du die Hürde, dass du überhaupt über deinen Glauben reden kannst? Wie kommst du überhaupt dorthin, jemandem mal zu erzählen, wer Jesus in deinem Leben ist? Wie kommst du überhaupt dorthin, zu erzählen, weil Gott dein Leben verändert hat? Weil meistens sind wir blockiert. Wir sind zwar gläubig, haben keinen Glauben und wir sind blockiert. Und das möchte ich dir zeigen an diesen vier Symbolen. Es sind vier Symbole, die uns helfen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, über Sünde nachzudenken, über Jesus und über die Frage, die Gott uns stellt, nachzudenken. Und wir können dort etwas lernen von Politikern. Es gibt heutzutage manches, das wir lernen können, manches auch nicht. Ich rede jetzt über folgende Fähigkeit, die Politiker haben, das, was sie wirklich wichtig finden, auch zu sagen. Ganz egal, was der Moderator fragt. Muss man Talkshows angucken. Ganz egal, was der fragt. Der Kollege will seine Botschaft rüberbringen. Wenn es Umweltschutz ist, wird er über Umweltschutz reden, egal was ich den frage. Der redet einfach über Umweltschutz. Das nennt man eine rhetorische Fähigkeit, die man trainieren kann. Das nennt man auf Themeninseln springen. Also, Moderator fragt den Politiker irgendeine Frage. Entweder weiß er die Antwort nicht oder er möchte sie nicht geben oder er will lieber über was anderes reden. Alles möglich, will niemandem etwas vorwerfen. Aber folgendes Phänomen passiert. Der Moderator fragt die Frage, dann sagt der Politiker, das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, wie die Wirtschaft nach vorne kommt. Bevor ich diese Frage beantworte, müssen wir noch über dieses Thema reden. Und der Fisch ist weggeflutscht. Sagt der Moderator, können wir jetzt noch mal über die Wirtschaftspolitik reden? Sagt er, ja, das ist natürlich sehr wichtig und so weiter. Und dann macht er wieder das nächste Thema auf. Er springt auf Inseln, Themeninseln, die er sich vorher überlegt hat oder sie. Dort ist es sicher und dort möchte er hingehen. Das machen wir jetzt mal mit dem Glauben. Du wirst Momente haben in deinem Leben, wo du blockiert bist, entweder durch Themen oder andere Sachen, und du einfach nur reagierst. Du bist aber nicht dafür geschaffen, zu reagieren, sondern du bist ein Botschafter. Deswegen möchte ich mal mit Steffen und die Elena hier vorne begrüßen und mal gemeinsam überlegen im Alltag einfach reale Situationen, die ihr erlebt habt, wie man praktisch ins Gespräch kommen kann und einfach auf diese Themeninseln innerlich springt. Ich habe diese Sachen an meinem Armband, aber ich kann innerlich durch hinspringen. Erstes Beispiel, Steffen. Im Moment haben viele Leute Angst aus unterschiedlichen Themen. Trump, Ampelchaos, Wirtschaft. Inwiefern hast du da gemerkt, da gibt es Chancen, einfach mit Gott über Jesus zu reden? Menschen über Jesus zu reden. Ich durfte vor knapp 2 Monaten war ich auf der Wiesn. Und da durfte ich eine Person kennenlernen, weil meine Frau kam und gemeint hat, hey, das ist der Alfredo, der sitzt hier neben uns. Der ist super nett, den musst du kennenlernen. Komm, der wohnt auch ganz in der Nähe, komm mal her. Bin ich hergekommen und dann habe ich gesagt, hi, hier bin der Steffen. Alfredo, cool. Und so eins aufs andere kam und wir waren auf einmal bei dem Thema Trump und Israel und Krieg. Und ich liebe es zu diskutieren. Ich liebe es rauszufinden, was denkt der andere und sich zu reiben und was ich wie. Aber auf einmal war in meinem Kopf eine Stimme, die mich davon abgehalten hat, in diese Diskussion zu gehen, wo ich eigentlich immer gehe. Und zwar die, dass ich irgendwie gemerkt habe, ist da vielleicht was anderes dahinter. Ich liebe das, wie Jesus oft in der Bibel beschrieben ist, wie er was Offensichtliches genommen hat oder sieht, aber das Thema dahinter bei der Person sieht. Und es war so ein kurzer Blitzgedanke, der mir kam, und es war eine Frage. Es war eine Frage, die mir kam, und die war einfach, Alfredo, macht dir das Angst? Und es war kurz still. Und er hat gesagt, ja, ganz ehrlich, das macht mir alles irgendwie Angst. Ich schlafe nicht mehr, ich bin selbstständig und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die Wirtschaftslage, es macht mir wirklich Angst. Und auf einmal kam mein anderer Gedanke und ich konnte hierhin springen und ich durfte ihm erzählen, dass ich an Gott glaube und dass ich daran glaube, dass es der Gott der Bibel ist, der sich beschreibt, zum Beispiel im Psalm 62, als sichere Burg. In Zeiten des Sturms, in Zeiten, wo wir nicht wissen, dürfen wir in diese Burg fliehen zu ihm. Er ist unser Schutz, er ist unser Fels und er ist ein Gott, der uns geschaffen hat, der uns liebt und der nicht will, dass wir getrennt von ihm sind in Angst und nicht bei ihm sind im Frieden, sondern dass wir wieder zu ihm kommen können. Und wenn wir diese Trennung spüren, die oft uns schlaflose Nächte schenkt und in der Angst, die wir sind, dann hat Gott uns eine Chance gegeben und das ist, dass er als Sohn, als Jesus auf diese Erde kam, dass er gestorben ist und dass durch seinen Tod und seine Auferstehung diese Trennung, die uns von ihm weghält, die uns Ängste bringt, er löst und wir wieder zu ihm in seine Liebe gehen dürfen. Und am Ende durfte ich ihn fragen, mitten im Festzelt-Tradition auf der Wiesn, in all dem Tumult, ob er das vielleicht auch glauben will. Und es war außenrum wild, als ob ich mein Armband einfach genommen habe, es ihm gegeben habe, gesagt, zieh es einfach an und wir machen folgenden Deal. Wenn du heute Abend zu Hause bist oder morgen früh und die Maske raus ist aus dem Kopf, dann frag einfach nochmal Gott, ob es vielleicht was dran sein kann und fang an zu beten oder fang an, die Bibel zu lesen und Gott als die sichere Burg kennenzulernen. Vielen Dank, Steffen. Steffen hat uns jetzt mitgenommen, natürlich ist es ein Dialog, das ist nur kurz zusammengefasst, natürlich ist es ein Gespräch, aber er hat gebetet, hat beobachtet und er hat sich überlegt, wie komme ich denn in Gesprächen, die sich gerade ständig wiederholen? Angst, Angst, Angst, Trump, Trump, Trump, Ampel, Ampel, Ampel, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Um mich herum, und vielleicht ist bei dir was ganz anderes, vielleicht ist in deinem Job oder in deiner Umgebung, deiner Nachbarschaft ein anderes Thema. Aber wenn ich es erlebe, kann ich Gott fragen, wie kann ich denn bei diesem Thema auf die wahren Ursachen kommen? Weil ich kann zwar über Politik diskutieren, ich kann sogar eine Diskussion gewinnen. Ich will aber keine Diskussion gewinnen, sondern dein Herz. Das ist eine ganz andere Einstellung. Du kannst auch, wenn du offensiver bist, überlegen, es gibt Situationen, wo du schnell ans Gespräch kommst. Wenn du zum Beispiel dieses Armband hast und es Osterwochenende war oder Weihnachten war und du warst in der Kirche und du bist wieder fasziniert von Jesus. Kann ich einfach in meine Nachbarschaft gehen, treffe jemanden und sage so, was hast du denn am Wochenende gemacht? Sagt er so und so und so. Und jeder, der höflich ist, fragt mich auch, was ich gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Zum Beispiel nach dem Osterwochenende sagen, ja, ich war am Ostersonntag in der Kirche und ich muss dir eins sagen, ich bin wieder so neu fasziniert, was Jesus Christus am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Weißt du das eigentlich? Und schon bin ich bei dem Thema. Du musst es nicht so offensiv machen, aber es gibt Situationen, wo du dich darauf vorbereiten kannst. Elena, es gibt ein Thema, was uns auch blockieren kann, weil ich vielleicht nicht weiter weiß, weil es Leute abhält, überhaupt über den Glauben nachzudenken. Genau, ich hatte letztens die Situation, dass ich mit meinen beiden Cousins, meiner Tante und meiner Oma zusammen saß beim Abendessen und ich sehe die nicht so häufig und dann haben wir darüber gesprochen, wie es jetzt ist, in der Kirche zu arbeiten und dann kam eine Frage von meinem Cousin, der so 19 Jahre alt ist. So, du gehst doch in die Freikirche, das heißt, du bist doch bestimmt gegen Homosexualität. Und er war quasi hier bei diesem Getrennzeichen und ich habe gemerkt in dem Moment, er möchte eine Diskussion haben, er möchte jetzt gewinnen. Aber eigentlich ist das Problem, dass er gar nicht diese Liebe von Gott sieht, weil er wie von der Mauer steht und dieses Thema ihn komplett davon trennt, die Liebe zu erleben. Und ich wollte, dass er diese Liebe kennenlernt. Und dann merke ich, ich will jetzt irgendwie dahin, stehe aber hier bei diesem Getrennzeichen und habe ihm kurz mit reingenommen in meine Gedanken dazu und habe gesagt, ja, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass Gott ein ganz anderes Bild von Sexualität hat, als wir es in der Gesellschaft oft erleben. Ich zum Beispiel, ich werde mit Sex auf die Ehe warten und das ist was, was die Gesellschaft vielleicht komplett schräg findet, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott einen guten Plan mit mir hat und dass Gott Liebe ist. Und dann springe ich hier rüber und rede einfach von dieser Liebe und sage ihm, Gott ist, der liebt dich unglaublich, er ist ein guter Gott und er hat gute Pläne. Und das wünsche ich mir, dass wir das erleben und verstehen, dass Gott wirklich jede einzelne Person bedingungslos liebt und angenommen hat. In der Welt gibt es aber Dinge, die uns trennen von dieser Liebe. Und wir fühlen es nicht, wir erleben es nicht und es fühlt sich gar nicht so an, als wäre ich komplett geliebt. Aber dafür gibt es eine Lösung, weil Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat wirklich alles getragen, was uns trennt von Gott, ist dafür auf die Welt gekommen, ist am Kreuz gestorben, hat es mit in den Tod gerissen und deswegen darf ich heute diese Liebe erleben und ich merke, dass es mich nichts mehr kostet, sondern dass ich aus dieser Liebe heraus Veränderung erlebe. Und diese Wahl, die haben wir alle, wir dürfen dieses Kreuz einfach annehmen, es ist ein Geschenk und wir dürfen diese Entscheidung treffen und auch du darfst diese Entscheidung treffen. Und ich merke in dem Moment, die Atmosphäre ändert sich komplett. In Römer 1,16 steht, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist die Kraft, die Errettung bringt. Und ich erlebe das wirklich, es ist so eine Kraft, wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir es auch nur kurz erklären, es verändert sich die Atmosphäre und es ist etwas ganz anders. Und meine Oma hat mich danach darauf angesprochen, Ellen, ich habe dich noch nie so reden gehört. Und ich weiß, dass es ist, weil es weil der Heilige Geist einfach für mich eingetreten ist und diese Situation gewirkt hat. Danke, Elena. Es gibt Themen, die trennen Leute schon vor dem ersten Gespräch. Das können aktuelle Themen sein, es kann Homosexualität sein, es wird irgendwas anderes sein. Nochmal, ich will keine Diskussion gewinnen, ich möchte Herzen gewinnen. Ich möchte, dass du der Liebe Gottes begegnest und nicht, dass ich nachher bessere Argumente hatte in Sexualethik als du. In den meisten Fällen, ich liebe zu diskutieren, gewinne ich. Mein Problem ist in sozialen Diskussionen nicht, dass ich verliere. Ich liebe es zu diskutieren, ich hätte auch Staatsanwalt werden können. Aber ich muss oft mal meine Klappe halten und sagen, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Wir können gerne auch über Argumente reden, aber es geht um was viel Tieferes. Und deswegen, was würde ein Politiker machen, wenn er einfach merkt, ich möchte die Liebe Gottes weitergeben, aber ich merke, ich bin blockiert. Und jemand sagt zum Beispiel zu dir, ah ja, bist auch Christ, ne? Ah ja, ja. Bist gegen Sex vor der Ehe, oder? So, plus minus so, okay? So, jetzt... Wenn du es nicht drüber nachdenkst, wie Gebet, Beobachten, Bekennen, gehst du schon in die passive Haltung. Oh nee, wieder das Thema. Ja, ich bin da schon dafür und Tobias Teichen hat ein gutes Buch geschrieben, Love, Sex, Kati, schenk's dir, ciao. Was würde ein Politiker machen, der hat ein Interesse, der sagt, ich kann nicht schon mit dir diskutieren, aber eigentlich braucht die Person dringend Christus. Der will sagen, es ist zum Beispiel ist eine sehr gute Frage mit der Sexualität vor der Ehe und es ist auch wichtig, mich zu beschäftigen. Das Interessante finde ich, dass bei dir leider bis jetzt nur angekommen ist, wogegen Christen sind. Und das macht mich wirklich traurig. Offensichtlich tun Kirchen und Christen keinen guten Job darin machen, wofür sie sind. Deswegen, bevor wir überreden, ob man jetzt gegen Sex vor der Ehe so ist, möchte ich erstmal mit dir Jump über Gottes Wesen reden. Und dann rede ich mit dir über Liebe, dann rede ich über Gott, dann rede ich darüber. Und danach können wir gerne noch irgendwelche Sachen diskutieren. Meine Erfahrung ist, die Diskussion gibt es dann eigentlich fast nie mehr, weil ich bin auf einmal bei dir und nicht bei einer theoretischen Frage. Und deswegen, wenn du Argumente brauchst, hol sie dir. Ich möchte nicht sagen, du brauchst keine Argumente. Aber wenn es nicht dein Typ ist, brauchst du dich auch nicht verdrehen. Meine Frau nimmt zum Beispiel alles Mögliche wahr um sich herum. Sie muss aufpassen, dass sie nicht religiös wird. Dass nicht alles, was sie beobachtet, ein Auftrag ist. Sie sieht den Hinken, sie sieht die Person gestresst am Telefon, sie sieht den überforderten Vater mit dem Kind. Und wenn das alles ein Auftrag wäre, dann gute Nacht. Sie sagt einfach, wo die Liebe Gottes in ihr anspringt, da reagiert sie. Zum Beispiel auf der Autobahnraststätte, wir fahren, sind kurz vor dem Weiterfahren in Urlaub. Sie sieht eine Frau, die einfach lauter Sachen auspackt aus ihrem VW-Bus und sieht verzweifelt aus. Sie beobachtet es und weil sie betet und wachsam ist, geht sie hin und sagt, haben Sie etwas verloren? Sie möchte helfen, sie liebt Menschen. Da sagt sie, nee, ich habe nichts verloren, sondern wir haben eine Panne und wir werden gleich abgeschleppt und mit den Kindern, wir kommen in irgendein Hotel hier, eigentlich wollten wir in Urlaub und sie ist verzweifelt. So, und weil sie jetzt schon da ist und liebevoll ist und sich vorher im Gebet und durch Beobachtung überlegt hat, hat sie gesagt, für sie ist ganz authentisch zu beten. Sie hat gesagt, wissen Sie, es ist wirklich, ich kann das gut nachvollziehen als Mutter, die Verzweiflung, die sie jetzt auch haben. Aber ich habe erlebt, dass Gott Liebe wieder eingreift, Ibis und wieder eingreifen kann. Darf ich kurz für Sie beten? Sie sagt, ja, bitte beten Sie. Sie nimmt sie so halb in den Arm. Sie beten auf der Autobahnraststätte. Die Frau hat Tränen in den Augen. Sie sagt, Amen. Das war's. Sie sagen, ciao und gehen. Der Auftrag war einfach zu beten. Und so ist es ja auch, dass ich zu meiner persönlichen Geschichte springen kann. Ich kann zum Gebet springen, ich kann zum Evangelium sprechen, aber Steffen auch zu meiner persönlichen Geschichte. Genau. Ich habe vorhin schon gesagt, das Thema Angst war für mich einfach hinzuspringen. Warum? Weil das ist ein Teil von meiner Geschichte. Und in anderen Gesprächen, wo ich auch diese Angst manchmal wahrnehme oder man auch drüber redet und Leute erzählen, dass sie schlecht geschlafen haben oder schlecht schlafen aus Angst, da fällt es mir oft einfach hier hinzuspringen, zu sagen, das ist ein Teil meiner Geschichte. Denn ich habe diese Trennung von dem Frieden, den Gott mir schenken will, weil er mich liebt, will er mir diesen Frieden schenken. Den habe ich erlebt, dass ich getrennt war von diesem Frieden, von dieser Liebe von Gott. Und ich nächtelang wach lag vor Prüfungen in der Schule zum Beispiel. Vor meiner Abi-Prüfung habe ich vielleicht 1 oder 2 Stunden gefühlt geschlafen. Wie viel es wirklich waren, keine Ahnung. Aber ich lag wach und ich konnte nicht schlafen vor lauter Angst. Und so ging es von Prüfung zu Prüfung. Und eines Tages durfte ich aber erleben, was es heißt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und er mir gezeigt hat, was hinter dieser Angst stand. Dass hinter dieser Angst stand, dass ich Angst habe zu versagen. Dass ich Angst habe, es nicht zu schaffen. Und als ich das erkannt habe, habe ich ihm Jesus das hingeben dürfen. Und weil er am Kreuz gestorben und auferstanden ist, konnte er das mir nehmen und mich heilen. Und ich kam danach auf die Uni und ich durfte über 70 Prüfungen an der Universität schreiben. Warum? Ich weiß, dass es über 70 waren, weil ich sie gezählt habe, weil ich nicht vor einer Prüfung mehr schlecht geschlafen habe. Ich durfte jede Prüfung abends ins Bett und einschlafen, weil Jesus das verändert hat, weil er diese Möglichkeit hat, mir diesen Frieden zu schenken, den er uns verspricht und den er uns heißt und der da ist, weil er uns liebt. Und diese Frage, ob diese meine Geschichte auch ein Teil von deiner Ficht werden darf, weil du das erleben darfst, die stelle ich dann ganz gerne den Menschen. Die stelle ich ganz gerne. Vielen Dank, Stefan und Elena, fürs Reinnehmen in euer Leben. Zum Abschluss müssen wir uns jetzt einen sehr wichtigen Punkt angucken. Wenn du anfängst, immer mehr zu beten, dass die Salzkraft in deinem Leben durchgießt, wenn du immer wachsam bist, zu beobachten und wünschst zu bekennen, für Leute zu beten, ihnen Hoffnung zu erhalten, sie ermutigen, das Evangelium zu teilen, wenn du diesen Weg gehst, müssen wir noch etwas vertiefen, was letzte Woche angefangen hat. Wir müssen lernen, dass es 2 Stimmen in deinem Leben gibt. Die eine will dich total entmutigen, deswegen werden wir gleich hier einen Stuhl der Entmutigung nach vorne holen. Und die andere wird dich ermutigen, das ist der Stuhl der Ermutigung. Die Mehrheit der Christen in Deutschland sitzen dauerhaft auf dem Stuhl der Entmutigung und unterhalten sich mit dem Teufel und merken es nicht mal. Deswegen müssen wir da dringend jetzt aufpassen. Du kannst alles vergessen, aber das auf gar keinen Fall. Ich mache ein Beispiel. Vor einigen Wochen war ich in einem Restaurant mit meinen Pastorenfreunden. Wir hatten eine sehr gute Zeit. In dem Restaurant waren wir und nur noch ein Paar saß in diesem ganz leeren Restaurant an einem Tisch. Die waren nicht schwer zu übersehen, weil sie hatten komplett Tattoos überall und diese Tattoos waren nicht nur relativ destruktiv. Es ging um den Tod, es ging um die satanische Symbole, satanische Zahlen und sie hast an der Haut offensichtlich gesehen, wie dunkel es in dieser Person sein muss. Weil je nachdem, was auf meiner Haut drauf ist, kann man schon sehr tief in Seelen schauen. Sie sitzen dort, sie trinken ein Bier nach dem anderen, ein Schnaps nach dem anderen. Es ist eine Schwere an diesem Tisch und eine Traurigkeit, während wir Spaß haben, Freude haben, das Leben genießen, Gott im Leben haben. Und ich sitze dort, aus meiner Perspektive sehe ich die ganze Zeit das Paar. Und ich denke mir immer, Jesus, ich würde so gerne mit ihnen reden, aber ich weiß nicht wie. Ich werde immer trauriger innerlich. Ich sehe ihre Verlorenheit. Ich wünsche mir so sehr. Ich habe nicht eine Idee, wie ich jetzt mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Ich leide aus der Ferne, weil ich diese Traurigkeit und diesen Abgrund sehe und gehe traurig aus diesem Restaurant raus, ohne etwas gesagt zu haben, ohne gesprochen zu haben, ohne Gebet zu haben. So. Der Heilige Geist, Gott selber, möchte mit dir über die gleichen Fakten reden in deinem Leben, in dem Beispiel mein Schmerz. Und auch der Ankläger der Brüder, der Teufel, wird mit dir darüber reden. Und ich entscheide, auf welchem Platz ich sitze. Mein Reflex ist in Entmutigung, ich setze mich auf den Platz der Entmutigung. Und sofort gehen die Stimmen los in mir, wo ich mir denke, das schaffst du nicht. Du hast schon wieder versagt. Du hast das überhaupt nicht. Gib doch auf, das bringt doch nichts, Tobi. Das bringt nichts. Stimmt, der Steffen, der kann das so gut. Die Elena kann das so gut. Ich wusste einfach, ich kann das nicht. Und dann bin ich hier mit meinen Gedanken und die Anklage kommt und die Entmutigung kommt und ich will aufgeben. Das wird 100% passieren, wenn du im Glauben vorwärts gehst. Das ist nicht nur beim Evangelium so, das ist überall im Glauben so. Sobald du losgehst, kommen diese Stimmen. Gott möchte mit dir über die gleichen Fakten reden. Er möchte über den gleichen Schmerz reden. Aber er hat ein ganz anderes Team für dich ready. Nämlich wenn du auf den Sitz der Entmutigung dich setzt. Tobi, du schaffst das! Was ist mit dir? Wow. Also sobald du auf den Sitz der Entmutigung passiert Folgendes, weil Gott möchte mit dir über die gleichen Fakten reden. Er möchte zum Beispiel sagen, mein Sohn, wie genial ist es, dass du heute in diesem Restaurant warst und mitgekriegt hast die Verlorenheit von zwei Leuten. Vielen Dank, dass du den Schmerz zugelassen hast in deinem Leben. Es ist mein Schmerz, mein Sohn. Ich leide und weine um die beiden. Und zwar mehr, als du jemals weinen kannst. Lass ihn zu, meinen Schmerz. Lass ihn zu in meiner Gegenwart. Komm in den Worship. Dann gehe ich in Worship und weine auf einmal um diese zwei Menschen. Aber es ist keine Anklage, es ist ein Schmerz der Verlorenheit. Und im Schmerz gehe ich ans Kreuz. Jesus, ich bin blockiert, nimm mir die Blockade weg. Hilf mir, dort rauszukommen und ich möchte mit Freude lernen. Und dann stehe ich auf und sage, okay Gott, mit deiner Hilfe, wie kann ich es nächstes Mal machen? Ich lerne etwas für die nächste Situation, wo Gott mich wieder reinführt. Gott, wenn ich wieder im Restaurant sein sollte und wieder jemand hoffnungsloser geht, gib mir jetzt eine Idee. Und als ich rausgehe, denke ich, das nächste Mal werde ich irgendetwas Äußerliches suchen an den Leuten oder Innerliches, wo ich jemand ermutigen kann, etwas Schönes sagen kann. Er hatte eine Harley-Davidson-T-Shirt an. Ich könnte einfach hingehen und sagen, ah, Harley-Davidson, ich liebe sie auch. Ich einmal im Jahr mit Freunden Harley-Davidson fahren. Wir sind Pastorenkollegen, wir lieben es. Fährst du auch Harley? Und schon wäre ich an dem Tisch. Es wäre gar nicht komisch. Zwei Harley-Brothers, die verstehen sich gleich. Und auf einmal könnte ich mit ihm reden. Habe ich es gemacht? Nein. Aber es ist wichtig, Gott möchte mit dir darüber reden und der Teufel auch. Das ist überall so. Wenn du eine Small Group anfängst, sagst du, das ist zu groß, der Schuh ist zu groß, das ist zu schwer, das werde ich ja niemals schaffen. Ja, dann hock dich halt wieder dahin. Ja, der Schuh ist zu groß, schaffe ich nie. Ja, oder du sagst dir einfach, was sind das für Stimmen? Gott möchte mit mir auch darüber reden. Der sagt, ja, natürlich ist der Schuh zu groß, deswegen hast du ja mich, mein Sohn. Natürlich schaffst du das nicht, deswegen bin ich am Kreuz gestorben. Natürlich ist die Last zu groß, deswegen ist meine Last leicht, deswegen kommst du zu mir, mein Sohn. Und auf einmal denkst du, ja stimmt, hey, super, let's do it. Sehr schön, vielen Dank, ich bin lieber bei euch, muss ich sagen, als da drüben, in Jesu Namen, weicht. Es ist matchentscheidend, mit wem du dich unterhältst, beides die gleichen Fakten. Du wirst hier nicht rausgehen und perfekt sein. Das hier, was die beiden erzählen, ist über ein Jahr beten, beobachten, im Schmerz umkehren, lernen mit Freude, Schmerz umkehren, lernen mit Freude, aber sagen, Herr, ich bin Salz, ich bin Licht und ich bin nicht dafür geboren, immer nur zu reagieren, immer der Opfertyp sein, in Diskussionen immer sagen, ja, ich nehme das echt total scheiße mit Gott. Nee! Ich bin ein Botschafter und mit Gottes Hilfe wachse ich Schritt für Schritt für Schritt dorthin. Deswegen, dein Typ ist ganz wichtig. Du kannst die Argumente suchen, aber wichtig ist einfach, dass du auf deine authentische Art Menschen hilfst, Gott zu begegnen. Und wenn du das machst, kannst du dir einfach Bibelstellen, ich habe sie auch mitgebracht, dir nochmal abscannen. Weil wenn ich in der Gefahr bin, entmutigt zu werden, bete ich 4 Bibelstellen. Zum Beispiel Situation, ich habe eine Chance verpasst. Dann bete ich Hesekiel 36, Herr, du schenkst mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Du nimmst mein versteinertes Herz auf der Brust, du nimmst es raus, wo ich offensichtlich gar nicht gerade Feuer habe für die Verlorenen. Du schenkst mir ein neues Herz, das die verlorenen Menschen ernst nimmt und mit dir leidet für die, die verloren gehen. Wenn ich merke, dass ich einen kleinen Schritt gegangen bin, zum Beispiel ich habe was wahrgenommen, ich hätte beten können, aber ich habe nicht gebetet. Ich hätte bekennen können, aber ich habe nicht gekannt. Ich hätte jemand ermutigen können, aber ich habe nicht ermutigt. Bete ich Philipper 1,13 und sage, danke Herr, du schenkst das Wollen und Vollbringen. Philipper 2,13, Wollen und Vollbringen. Danke, dass offensichtlich mein Herz sich gerade ändert. Danke, dass ich Chancen wahrnehme. Danke, dass es mir überhaupt was ausmacht, was letzte Woche ich nicht mal mitbekommen habe, dass ich mit jemandem nicht bete. Danke, dass du mich veränderst. Wenn ich keinen Glauben habe, bete ich Hebräer 12. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Gib mir Glauben dafür, dein Wort zu bekennen, dort reinzuwachsen. Johannes 6,29, meine Aufgabe ist, Jesus Christus einfach zu glauben. Er sagt, ich bin Licht, ich bin Salz, er lebt in mir, ich bin ein Botschafter und mit seiner Hilfe werde ich dorthin kommen und dort reinwachsen. Wenn du diesen Lifestyle anfängst und dich entscheidest, und diese Entscheidung habe ich getroffen und jeder um mich herum weiß, dass ich sie getroffen habe, deswegen werde ich relativ schnell ermahnt, wenn ich mich wieder mal auf diesen Stuhl setze. Meine Frau weiß meinen Reflex in mir, meine Freunde wissen meinen Reflex in mir, dass ich so gerne mich hier hinsetze. Den Opferstuhl. Und die feedbacken mir das relativ schnell und zwar sehr liebevoll. Tobi, da gehörst du nicht hin, hör auf, dorthin zu hören. Ist es der Vater, der mit dir redet? Nein. Wirst du ermutigt? Nein. Hast du mehr Glaube? Nein. Hast du mehr Liebe? Nein. Hast du mehr Hoffnung? Nein. Dann hör einfach nicht mehr hin. Lass uns zurückgehen zu Gott und ihn fragen, was er eigentlich denkt, was er fühlt, was er will. Und dann wirst du jeden Tag was zu feiern haben ab heute. Du wirst feiern, wenn du abends im Bett bist und denkst, Mist, heute war ich nicht wachsam. Dann sagst du, danke Herr, dass es mir überhaupt auffällt, dass ich heute nicht wachsam war. Wenn du Chancen verpasst, du feierst immer. Warum? Was feiere ich in meinem Leben? Ich feiere nie die Ergebnisse. Ich feiere immer nur Gehorsam. Ich bin nicht für Ergebnisse zuständig. Wenn ich für jemanden bete, der krank ist, ich bin nicht fürs Ergebnis zuständig. Einfach nur zu beten, that's it. Und ich feiere den Prozess, nicht das Ziel. Jesus ist ein Weg, den ich gehe. Wenn ich diesen Lifestyle die letzten 27 Jahre gelebt hätte, seitdem ich Jesus Christus kenne, einfach nur jeden Tag, Herr, mach mich wachsam, zeig mir eine Person, die ich entweder ermutige, für die ich vielleicht heute bete oder der ich was erzählen kann. Egal was ist, aber eine Person. Wenn ich das die letzten 27 Jahre gemacht hätte, hätte ich 9.855 Menschen, nur ich alleine, 9.855 Menschen in die Begegnung mit Gott gebracht. Habe ich es immer gemacht? Nein. So, lass uns wieder auf die hinsetzen. Ja, ich wusste, ja, es klappt ja eh nicht. Nee, mach ich nicht. Ich sag Gott, next 27 years. Ich bete für 10.000 Menschen in meinem Leben. Gib mir noch 10.000 Tage, Herr. Gib mir 10.000 Begegnungen. Und wenn ich es an einem Tag nicht gemacht habe, stehe ich am nächsten Tag wieder aus. Ich möchte jetzt beten, dass Gott uns der Stille zeigt, was das für uns bedeutet. Und ich möchte, wenn ich bete, innerlich dich einladen, dass du dich ganz klar auf diese Seite setzt. Vater, ich bete das, dass wenn wir Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Gedanken, unsere Gefühle uns zeigst, was du für uns vorhast. Ich binde jede Lüge, jede Täuschung, jede Schwere, jeden Geist der Religiosität. Vater, rede du mit uns. Heiliger Geist, du darfst mit uns ganz ehrlich reden. Du darfst auch über unseren Schmerz reden, aber wir reden mit dir jetzt und mit niemand anderem. Jesus, bete für jeden, der dich nicht kennt heute, wenn du merkst heute, dass in deinen Emotionen oder sonst du aufgewühlt bist, dann ist es wie Jesus, der an deine Herzenstür klopft. Das ist wie der Wind. Du kannst den Wind nicht sehen, aber du kannst ihn spüren. Auch wenn du Jesus jetzt nicht sehen kannst, merkst du vielleicht, du bist gemeint. Und dann kannst du mit mir Folgendes beten. Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Sünden trägst. Alles, was mich trennt von dir, vom Leben, von Menschen. Ich danke dir, dass ich durch dich ein Kind Gottes bin. Ich danke dir, dass du die Mauer der Sünde jetzt durchbrichst und dass du in meinem Leben bist ab heute. Und Vater, ich bete für jeden, der dich kennt. Mach uns zu Menschen, die auf dem Stuhl der Ermutigung bleiben und immer wieder schnell reagieren. Gib uns die Gabe der Geisterunterscheidung. Und ich danke dir, dass du uns versprichst, du schenkst das Wollen und Vollbringen. Gieß aus dein Geist in uns. Gib uns dieses Herz für die Verlorenen. Ich danke dir für diesen heiligen Moment letzte Woche im Encounter, wo ich nochmal weinen durfte um dieses Paar in diesem Restaurant. Ich danke, dass in deiner Gegenwart Schmerz etwas Gutes ist. Ich danke dir, dass du uns dieses Herz gibst, aber auch, dass du uns lernen lässt. Von Mal zu Mal. Zeigt uns Leute, die an unsere Seite kommen, die uns ermutigen auf diesem Prozess. Amen. Wir hoffen, dass der Podcast dich inspiriert hat und dir neue Ideen für deine Beziehung mit Gott gegeben hat. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.